sofort klar. Betty, du hast mir das Herz gebrochen. Ich habe es an deinem Haar gerochen. Du hattest plötzlich eine Mischung aus Parfum, die ich nicht kannte, und da war es mir schon klar. Ich hatte ja schon immer den leisen Verdacht, dass Sex mit mir dir nicht so wirklich Freude macht. Hätte ich gewusst, dass du wie ich auf Frauen stehst, was hätte das schön sein können, ich glaube du verstehst. Wobei ich hätte es ja merken müssen, du putzt die Zähne, nachdem wir uns küssen. Und wer nach Sex für seinen Bruder Socken strickt, ist mit dem Kopf woanders sowas von geschickt. Es ist mir eigentlich nie wirklich aufgefallen, dass wir bei ernsthaften Gesprächen meist schon lallen, weil wir die Stunden vorher damit überbrücken, uns mit den billigsten Rotweinen zuzuschütten. Auch nicht länger zu verneinen. Ich habe es selbst gesehen, hör auf zu weinen. Ich unterstelle gar nichts, Fakt bleibt einfach Fakt. Das Schlimmste für mich ist, die andere kennt dich nackt. Was soll das heißen, schon seit über 20 Jahren? Was soll der Blödsinn, sag, was ist in dich gefahren? Dass du mir jetzt so mir nichts, dir nichts eingestehst, dass du schon seit deiner Geburt auf Frauen stehst. Ich denke nicht, dass ich das falsch verstehe. Man kann es zudem an der Kleidung sehen. Ist mir egal, ob man als Frau auch Hosen trägt. Du bist eine Lesbe, denn selbst dein Beruf ist schräg. Und dann die ganze Zeit die Kurzhaarfrisuren, die Jeans, die Hemden und die Lederarmbanduhren. Ich hab's gesehen, du hast doch diese Frau geküsst. Ist mir doch scheißegal, ob's deine Mutter ist. Das Herz gebrochen.